Golgathas Weg aus den Wunden strömt Blut, in dem Blick so viel Qualen und Leiden. Dort mein teurer Erlöser ja starb mir zu gut, lädt die bitterste Pein von den Heiden. Niemals kommt mir dies altraue Kreuz aus dem Sinn, es steht dort zwischen Himmel und Erde. Durch sein Blut mit dem Vater versöhnet ich bin, und im Himmel mit ihm ich sein werde. O vernimm, Mensch, doch heut noch die Stimme des Herrn. Warum zögern, warum denn nicht eilen? Für die göttliche Gab Sünde zahlst du ihm gern. Er will dich von den Sünden jetzt heilen. Berg und Meer, Wald und Morgenrot schuf er für dich. Luft und Sonnenlicht sendet er nieder. Aus der Sünd ruft er dich, lieber Freund, hin zu sich, koste doch seinen ewigen Frieden. Koste doch